Kapitel 15. Die Artillerieregimenter. Unsere Artillerie ist eine Artillerie für Angriffsoperationen. Wie ein wütender Sturm wird die Rote Armee ins Feindesland eindringen und im mörderischen Artilleriefeuer den Gegner vom Antlitz der Erde hinwegfegen. T.I. Rostuno auf dem 18. Parteikongress, Pravda, 18. März 1939, 1. Im Juni 1939 umfasste die Feldartillerie der Roten Armee 144 Artillerieregimenter. Jedes Regiment hatte 24 bis 36 Geschütze. Das ist viel. Ich unterstreiche, hier ist nur die Rede von den Artillerieregimentern innerhalb der Feldartillerie. Wir sprechen nicht von den Flakregimentern, nicht von den Artillerieregimentern der befestigten Räume, nicht von der Küstenartillerie der Seekriegsflotte, wir lassen jetzt auch die Artillerieeinheiten außer Acht, die den Schützenbataillonen und Regimentern, den Großverbänden und Verbänden der Kavallerie, den Luftlandetruppen und den Truppen des NKWD unterstellt waren, und wir sehen hier auch ab von den selbstständigen Batterien und Abteilungen der schweren und überschweren Artillerie. Die Verteilung der 144 Regimenter der Feldartillerie war einfach: jedem Kommandeur einer Schützen- bzw. motorisierten Schützendivision war ein Artillerieregiment, 122 mm und 152 mm Haubitzen, unterstellt, das sind insgesamt 95 Regimenter. Jedem Kommandeur eines Schützenkorps war ein Artillerie 181 Regiment, 122 mm Kanonen und 152 mm Kanonen Haubitzen, unterstellt, das sind insgesamt 25 Regimenter. Dem Oberkommando der Roten Armee waren 24 Artillerie-Regimenter, 203 mm Haubitzen, 152 mm Kanonen und Kanonenhaubitzen als Reserve des Oberkommandos unterstellt. Am 19. August 1939 beschloss Stalin, die Anzahl der Schützendivisionen aufzustocken. Jede neue Division braucht ein Artillerieregiment. Für die Führung der Divisionen wurden die Führungen der Schützenkorps geschaffen. Jeder Kommandeur eines Schützenkorps braucht ebenfalls ein eigenes Artillerieregiment. Zur zahlenmäßigen und qualitativen Verstärkung der Divisionen und Korps in den Hauptstoßrichtungen wurden Artillerieregimenter für die Reserve des Oberkommandos gebraucht, folglich musste auch ihre Anzahl erhöht werden. Kurzum, am 19. August 1939 wurde beschlossen, die Zahl der Feldartillerieregimenter von 144 auf 341 zu erhöhen. Am Ende waren es mehr als in allen Streitkräften der Welt zusammen. Zweiter: eine gewöhnliche Schützendivision besteht aus einem Artillerie- und drei Schützenregimentern. Im Sommer 1939 waren speziell für die Verlegung an den Kalchungol zwei neue Schützendivisionen mit einer ungewöhnlichen Gliederung aufgestellt worden, jede Division umfasste zwei Artillerie- und drei Schützenregimenter. Die Divisionen mit dieser neuen Zusammensetzung zeigten sich bei dem Überraschungsschlag von ihrer besten Seite. Und Schukow schlug vor, diese Neuerung auf die ganze Rote Armee auszudehnen, jedem Divisionskommandeur sollten jeweils zwei Artillerieregimenter unterstellt werden. Außerdem waren für jeden Kommandeur eines Schützenkorps zwei Artillerieregimenter vorgesehen. Am 13. September 1939 bestätigt Stalin diesen Vorschlag, und die Aufstellung neuer Artillerieregimenter läuft an. Die Zahl der Divisionen und Korps wächst, die Anzahl der ihnen zugeteilten 182 Artillerieregimenter aber steigt doppelt so schnell an, jetzt werden 577 benötigt. Das ergab eine erstaunliche Gliederungsstruktur der Schützenkorps. In der bisherigen Standardzusammensetzung hatte ein Korps aus drei Divisionen 9 Schützen und 4 Artillerieregimenter. Ab September 1939 aber waren es 9 Schützen und 8 Artillerieregimenter. Ein solches Korps ist nur noch der Bezahlteichnang nach ein Schützenkorps, in Wirklichkeit aber ist es zu einem gemischten Artillerieschützenkorps geworden. Diese Feststellung trifft umso mehr zu, als Artillerieregimenter sich nur aus Artillerie zusammensetzen, während zu einem Schützenregiment sowohl Infanterie als auch Artillerie gehören. Wenn wir in diesem Korps alle Schützenkompanien und Artilleriebatterien zusammenzählen, dann werden wir erstaunt feststellen, dass es anderthalbmal so viele Artilleriebatterien umfasst wie Schützenkompanien. Verglichen mit den Infanteriekorps ausländischer Heere wies das sowjetische Schützenkorps die geringste zahlenmäßige Stärke auf, insbesondere in den rückwärtigen Einheiten, aber es übertraf deutlich jedes ausländische Korps an Feuerkraft. Dritter: neben der Anhebung der Anzahl an Artillerieregimentern gab es noch andere Wege, auf denen die Ausrüstung der Truppen mit Artillerie erfolgte. Bis zum Herbst 1939 verfügte jede Schützendivision über 1845 mm Panzerabwehrkanonen. Nach den Kämpfen am Kalchungol wurde ihre Anzahl in jeder Division auf 54 angehoben. Äußerlich war es dieselbe Division geblieben, doch die Zahl der Panzerabwehrkanonen war auf das Dreifache gestiegen. Über die 45 mm Panzerabwehrkanonen mokieren sich einige Militärhistoriker. Aber diese Kanone zeichnete sich durch eine erstaunliche Beweglichkeit aus, denn sie war leicht. Sie besaß eine niedrige Silhouette, weshalb sie sich gut in Panzerhinterhalten tarnen ließ. Die wichtigste Anforderung an eine Panzerabwehrkanone ist die Fähigkeit, mit ihren Geschossen die Wandung jedes 183 gegnerischen Panzers zu durchdringen. Im Jahre 1941 verfügte die sowjetische 45mm-Kanone über diese Fähigkeit. Daneben hatte man die 57mm-Panzerabwehrkanone entwickelt. Sie war nur deshalb nicht in die Fertigung gegangen, weil es für sie keine angemessenen Ziele gab. Sobald die militärische Aufklärung über das Auftauchen von schweren Panzern bei den deutschen Truppen berichtet hatte, wurde sie auf Bälend gelegt, und bis zum Ende des Krieges zeigte sie sich den ihr gestellten Aufgaben vollkommen gewachsen, und dies umso mehr, als man bald darauf zu ihrer Unterstützung die überschwere 100mm-Panzerabwehrkanone zu produzieren begann. Die Schützenverbände wurden auch in reichem Maß mit Granatwerfern ausgerüstet. Im Herbst 1939 war die Anzahl der Granatwerfer in jedem Schützenbataillon vergrößert worden. Jeder Regimentskommandeur bekam eine eigene Granatwerferbatterie. Außerdem erhielten die Kommandeure einiger Divisionen jeweils 3 Granatwerferbatterien zugeteilt. Doch wir wollen bei den Artillerieregimentern bleiben. Neben den Schützendivisionen waren motorisierte Divisionen und Panzerdivisionen aufgestellt worden. Für jede dieser Divisionen wurde auch ein Artillerieregiment aufgestellt. Dann aber kamen die Beschlüsse, die Zahl der Schützendivisionen auf 300 und mehr sowie die der Panzerdivisionen auf 100 und mehr anzuheben und für sie Artillerieregimenter aufzustellen. Außerdem wurden 10 Artilleriebrigaden mit je 2 Artillerieregimentern für die Reserve des Oberkommandos GI schaffen, mit jeweils 66 Geschützen pro Regiment, einschließlich 107mm-Kanonen. Doch das ist noch nicht alles. Neben den Divisionen wurden Schützenbrigaden aufgestellt. Ihre Grundgliederung bestand aus einem selbstständigen Panzerbataillon, 2 Schützenregimentern und einem Artillerieregiment. So setzte sich zum Beispiel die 3. Schützenbrigade unter dem Kommandeur Oberst P.M. Gavrilo aus einem Panzerbataillon, dem 41. und 156. Schützenregiment sowie dem 39. Artillerieregiment zusammen, zur 8. Schützenbrigade unter dem Kommandeur Oberst N.P. 184 Simoniak gehörte ein Panzerbataillon, das 270. und 335. Schützenregiment sowie das 343. Artillerieregiment. Außer den Schützenkorps wurden 29 mechanisierte Korps aufgestellt. In der Regel hatte der Kommandeur eines mechanisierten Korps keine eigene Artillerie. Aber das ist nur die Regel. Und keine Regel ohne Ausnahme. Im Raum Lemberg bereitete sich nebenan deren Truppen das 4. mechanisierte Korps unter Generalmajor Avlas zum Angriff auf Deutschland vor. Die 2 Panzerdivisionen und die motorisierte Division dieses Korps hatten ihre eigenen Artillerieregimenter. Außerdem waren dem Korpskommando das 441. und das 445. Korpsartillerieregiment direkt unterstellt. Und noch ein Beispiel. Ende Mai bis Anfang Juni 1941 wurde die 16. Armee aus Transbekalien in die Ukraine verlegt. Ihr war das 5. mechanisierte Korps unter Generalmajor I.P. Alexejenko unterstellt. Jeder Divisionskommandeur hatte sein eigenes Artillerieregiment. Außerdem standen dem Korpskommandeur das 467. und das 578. Korpsartillerieregiment zu seiner direkten Verfügung. Aber auch das ist noch nicht alles, außer der Roten Armee stellte der NKWD motorisierte Schützendivisionen zur besonderen Verwendung auf. Jede dieser Osnas-Divisionen hatte in ihrer Zusammensetzung ein Haubitzenartillerieregiment. Einige Historiker schlagen vor, die NKWD-Einheiten nicht mit einzubeziehen. Sie begründen dies mit dem Argument, es habe sich um Eliteeinheiten mit modernster Bewaffnung und bis hin zum letzten Mann ausgewählten Soldaten gehandelt. Da sie die Besten sind, meinen diese Historiker, zählen wir sie nicht mit. Wir wollen darüber nicht streiten. Aber selbst wenn der NKWD in unsere Rechnung nicht einbezogen wird, so gab es dennoch vor der deutschen Invasion mehr als 900 Artillerieregimenter innerhalb der Roten Armee. Und das Wachstum setzte sich fort. Vierter, ein völlig berechtigter Verdacht drängt sich auf. Spielte Stalin etwa das gleiche Spiel wie Hitler? Hitler hatte ständig neue Panzer 185 Divisionen aufgestellt auf Kosten einer Reduzierung der Panzerzahl in den alten Divisionen. 1939 hatte Hitler 6 Panzerdivisionen, 1940 waren es 10, 1941 20, die Gesamtzahl an Panzern hatte sich dabei nicht wesentlich verändert. Nein, Stalin spielte dergleichen Spiele nicht. Die Anzahl der Panzerverbände wuchs, aber ebenso stieg auch die Anzahl der Panzer in jedem Verband. Genauso wuchs die Zahl der Artillerie-Regimenter, und auch die Anzahl der Geschütze in jedem Regiment nahm zu. So wurde zum Beispiel in den mit 152 mm Kanonenhaubitzen ausgerüsteten Regimentern der Reserve des Oberkommandos die Anzahl der Geschütze von 36 auf 48 angehoben. Und in den Panzerabwehrregimentern auf 66. Zur gleichen Zeit wuchs auch die Feldartillerie in Deutschland. Aber wir sollten dabei auf die Bezeichnung der Kanonen und Haubitzen achten, in den meisten Fällen ist in den Typenbezeichnungen die Ziffer 13 oder 18 enthalten. Sie gibt das Jahr der Entwicklung des Geschütztyps an. Deutschland verfügte über eine gute Artillerie, doch die Bewaffnung der Feldartillerie bestand überwiegend aus Modellen, die im Ersten Weltkrieg entwickelt worden waren. Außerdem wurde die deutsche Artillerie durch erbeutete Geschütze aus 9 eroberten Ländern ergänzt. Insgesamt waren in der Bewaffnung der deutschen Artillerie Kanonen und Haubitzen, die in 10 verschiedenen Ländern entwickelt worden waren, man verwendete 28 verschiedene Kaliber, was das Problem der Sicherstellung des Munitionsnachschubs enorm komplizierte. Viele Beutegeschütze waren im vorigen Jahrhundert entwickelt worden und bis zu 50 Jahren alt. Die Aufstellung der sowjetischen Artillerieregimenter war auf der Basis neuer Typen erfolgt, die 1938 geschaffen, 1939 in die Bewaffnung genommen und in den Jahren 1940 und 1941 von der Industrie ausgeliefert worden waren. Von 1939 bis Juni 1941 hatte die Rote Armee 82000 allerneueste Artilleriegeschütze und Granatwerfer bekommen. Fast alle sowjetischen Geschütze hatten 1941 den qualitativ höchsten Standard in der Welt und behielten diesen Status bis zum Ende des Krieges. Dazu gehörte die 122mm 186 Haubitze M30, deren Entwicklung 1938 abgeschlossen war und die ihre Erprobung am Kalchungul erfuhr, im September 1939 in die Bewaffnung übernommen wurde und zur Bewaffnung der Landstreitkräfte in mehreren anderen Ländern noch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts gehört. Wie schlecht verträgt sich dies alles mit der üblichen Vorstellung, dass Stalin Hitler vertraut habe, dass Stalin keine Kriegsvorbereitungen traf? Fünfter: Wer sich mit Militärgeschichte befasst hat, wird mir entgegnen, die sowjetischen Artillerieregimenter seien nicht ausreichend mit Zugmaschinen ausgerüstet gewesen. Außerdem sei von der Artillerie ein zwar starker, aber langsamer Traktor eingesetzt worden. Der Einwand ist berechtigt. Doch ist dieser Umstand so erschreckend nicht, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Die Erfahrung im Krieg hat gezeigt, dass in den Fällen, in denen sowjetischen Truppen Verteidigungsaufgaben zufielen und sie sich in die Erde eingruben, das heißt voll ausgebaute Schützengräben aushoben, Unterstände und Feuerstellungen für Panzer und Artillerie einrichteten, die vorderste Linie mit Panzergräben, Minenfeldern, Stacheldrahtverhauen und anderen Hindernissen sicherten, es dem Gegner nicht gelang, die Verteidigung zu durchbrechen. Beispiele dafür sind Leningrad, Moskau, Stalingrad und Kursk. Sämtliche strategischen Durchbrüche der deutschen Truppen gelangen im Verlauf des Krieges nur dann, wenn den sowjetischen Truppen untersagt war, sich einzugraben und die Verteidigungsbereitschaft herzustellen. Beispiele dafür: im Juni 1941 im gesamten Grenzverlauf, Kharkow im Mai 1942, die Krimfront im selben Monat. 1941 war die Rote Armee in der glücklichen Lage, eine UN-durchdringliche Verteidigungslinie von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer errichten zu können. Nach der Unterzeichnung des Paktes zwischen Hitler und Stalin hatte man dazu 2 Jahre lang Zeit gehabt. Man brauchte seine Verteidigungslinie nicht im offenen Feld 187 wie im Kursk-Kehrbogen anzulegen, sondern hätte sich auf die Forts aus Stahlbeton an der Stalinlinie stützen können. In diesen Verteidigungsgürtel hätte man 500 bis 600 Artillerieregimenter verlegen und für jedes Geschütz mehrere sorgfältig getarnte und gedeckte Feuerstellungen einrichten können. Die Artillerie der Reserve des Oberkommandos aber hätte man, wie vorgesehen, in Bereitschaft halten und dorthin werfen können, wo der Druck des Gegners am stärksten war. In diesem Fall hätten die Zugmaschinen und Kraftwagen vollständig ausgereicht. Die Munition wäre rechtzeitig bereitgestellt und in Unterständen unweit der Feuerstellungen sicher gelagert worden, und die ganze Arbeit der Zugmittel für die Artillerie hätte darin bestanden, in den Nächten erst die eine, dann die nächste Kanone von einer Feuerstellung in die andere zu schleppen. Die sowjetischen Generale und Marschälle interessierte indessen die Verteidigungsvariante des Krieges nicht. Sie bereiteten einen Angriff vor. Gleichwohl wurden auch bei einem Angriff nicht alle Zugmaschinen und Kraftwagen gleichzeitig gebraucht. Und zwar aus folgendem Grund: Bei der Vorbereitung von Angriffsoperationen wurde die Artillerie niemals in ihrer gesamten Masse verlegt, weil man andernfalls erstens den Gegner schon vor dem Angriff aufschrecken und die Hauptstoßrichtung verraten würde und weil es zweitens einfach unmöglich ist, für jeden Kilometer der Durchbruchsfront gleichzeitig etwa 200 Geschütze und die entsprechende Menge Munition heranzuziehen. Deshalb wurden vor den Angriffen Nachtdeckungen für die Geschütze vorbereitet und nach Artillerie und Munition an den Abschnitten des bevorstehenden Durchbruchs zusammengezogen. Gegen Morgen wurde alles sorgfältig getarnt, und in der folgenden Nacht wiederholte sich der ganze Vorgang. Bei diesem Vorgehen benötigt man keineswegs eine Zugmaschine pro GI-Schütz. Der Angriff begann mit dem Artillerieeinsatz, danach gingen Panzer und Infanterie zum Durchbruch über, während die Hauptmasse der Artillerie in ihren Stellungen blieb. Die beweglichen Großverbände führten nur eine relativ geringe Menge an 188 Artillerie zu ihrer Unterstützung mit sich. Nach einigen Tagen oder Wochen kam der Angriff in der Tiefe der gegnerischen Verteidigung zum Stehen, die Truppen befestigten ihre Abschnitte und gingen zur Abwehr über. Die Führung aber wählte unterdessen einen neuen Durchbruchsabschnitt aus, und alles begann wieder von vorn. An diesen Abschnitt wurden nächtelang Artillerie und Munition herangezogen. In keinem Fall wurde im Angriffskrieg die sowjetische Artillerie geschlossen verlegt, sondern sprungweise. Außerdem war für den Tag M nach der Bekanntgabe der offenen Mobilmachung die Überstellung von 240.000 Kraftfahrzeugen und 43.000 Traktoren aus der Volkswirtschaft in die Rote Armee geplant. Geschichte des Zweiten Weltkrieges, BD3, S-435, das hätte vollständig genügt, um die Zugmittel dort aufzufüllen, wo sie noch nicht in ausreichender Zahl vorhanden waren. Die Niederlage zu Kriegsbeginn war darauf zurückzuführen, dass die deutsche Wehrmacht gerade zu jenem Zeitpunkt ihren Überraschungsschlag führte, als die sowjetische Artillerie in den Nächten an die Grenzen verlegt wurde, und zusammen mit der Artillerie auch die entsprechenden Mengen an Munition. Auf die Führung eines Verteidigungskrieges war die Artillerie nicht vorbereitet, und zum Angriff übergehen konnte sie am 22. Juni nicht, zwar befand sich die Artillerie an den Grenzen, aber die Infanterie war noch nicht herangeführt. In dieser Situation hätte allerdings die gesamte Masse der sowjetischen Artillerie gleichzeitig von den Grenzen zurückgezogen werden müssen. Und erst da wurde der Mangel an Traktoren und ihr geringes Tempo zur Katastrophe, die Artillerie wurde entweder vernichtet oder fiel mitsamt der Munition dem Feind in die Hände. Sechster, die Katastrophe wäre vermeidbar gewesen, hätte man nicht Artillerie und Munition an der Grenze konzentriert. Selbst eine Woche vor Kriegsausbruch wäre es noch möglich gewesen, falls Stalin Hitler wirklich gefürchtet hätte, die Artillerie zurück 189 zu ziehen. Aber der Prozess verlief umgekehrt. Marschall der Sowjetunion Karo Kosowski, die Truppen hatten Befehl erhalten, die Artillerie auf die Truppenübungsplätze im grenznahen Raum ausrücken zu lassen. Soldatenpflicht. Moskau 1968, S8, es ist schon erstaunlich, dass die Artillerie ihre Gefechtsausbildung an der Grenze absolvieren soll. Ist die Sowjetunion etwa zu klein, sollte man keinen geeigneteren Ort finden können. Wir möchten uns empören, dass irgendein Idiot im Generalstab so unsinnige Befehle geben kann. Aber wir werden uns nicht empören. Die Befehle hatte nicht irgendein Idiot, sondern der große, unbesiegbare G.K. Schuko gegeben. Nicht anders hatte er vor dem Überraschungsschlag am Kalchungol gehandelt, Infanterie und Panzer wurden in ihrer Hauptmasse in der Tiefe zurückgehalten, um keine Anzeichen einer Angriffsvorbereitung und nicht die Hauptstoßrichtung zu verraten, sie wurden erst in der letzten Nacht an die vorderste Linie herangeführt, die langsame Artillerie jedoch hatte Schuko rechtzeitig an der vordersten Linie in Stellung bringen lassen. Das ist richtig bei einem Angriffskrieg. Es hätte allerdings zur Katastrophe geführt, wenn die Japaner zum Angriff übergegangen wären. Und genau das war am 22. Juni 1941 geschehen, die sowjetische Artillerie befand sich bereits an der Grenze, Infanterie und Panzer jedoch noch nicht. Man hatte in die grenznahen Räume die Artillerie der Kampftruppen verlegt, aber gleichzeitig ging in den Grenzgebieten die Aufstellung neuer Artillerieeinheiten und Verbände vor sich. 900 Artillerieregimenter waren noch keineswegs die obere Grenze. Immer neue Regimenter wurden aufgestellt, insbesondere die schweren Artillerieregimenter der Reserve des Oberkommandos. Generaloberst L.M. Sandalo erwähnt in drei Teilen wie etwas völlig Nebensächliches, dass hinter der 4. Armee 480-152 RNM-Geschütze herangeführt wurden und dass man mit der Aufstellung von 10 neuen Artillerieregimentern der Reserve des Oberkommandos begonnen habe. Militärhistorische Zeitschrift 1971, Nummer 7, S19, die Aufstellung dieser Regimenter konnte nicht mehr abgeschlossen werden, die Deutschen griffen an, doch an den 190 Geschützen fehlten die Mannschaften für die Bedienung. Und irgendwo waren die Mannschaften ohne Geschütze geblieben. Jenseits von Dnieper und Wolga gibt es Truppenübungsplätze für die Gefechtsausbildung und Ausbildungszentren zur Aufstellung neuer Einheiten und Verbände. Wäre es nicht besser gewesen, die Regimenter im Ural aufzustellen, auszubilden, Übungen und Gefechtsschießen durchzuführen, sie anschließend in Militärzüge zu verladen und an die Westgrenze zu verlegen? Warum hat man die Geschütze herangeschafft, aber keine Soldaten? Warum werden die Regimenter in den grenznahen Räumen aufgestellt, Dort, wo sie einem möglichen Angriff ausgesetzt sind, noch bevor die Auffüllung mit Soldaten abgeschlossen ist. Das alles ergibt keinen Sinn. Ruft man sich indessen ins Bewusstsein, dass dies die Vorbereitung auf einen Angriff ist, sieht man dieselben Maßnahmen mit anderen Augen. Dann ist alles vernünftig und wohl durchdacht. Wird ein Artillerieregiment der Reserve des Oberkommandos weiter von der Grenze ausgerüstet, aufgestellt und erst danach an die Grenze verlegt, dann bleibt das nicht unbemerkt. Das Eintreffen auch nur eines Regiments der Reserve des Oberkommandos löst Überlegungen aus. Die Ankunft von 10 Regimentern der Reserve des Oberkommandos versetzt den Gegner in Panik. Deshalb wurden die Geschütze nachts in kleinen Partien ohne Bedienungsmannschaften, bei der Armee nennt man das in zerstreuter Ordnung, an die Grenzen verlegt. Und irgendwo an einem anderen Ort wurden Kommandeure und Soldaten vorbereitet. Im letzten Augenblick treffen im Grenzgebiet tausende Soldaten und Offiziere ein, aber ohne Zugmaschinen, ohne Kanonen, ohne Munition. Ihre Ankunft erregt kein besonderes Aufsehen, viele Leute ohne Kanonen, vermutlich Infanterie. Geschütze, Zugmaschinen und Munition aber stehen unterdessen bereits getarnt in den Grenzwäldern. Die Soldaten werden ihren Geschützen zugeteilt, sie entfernen das Schmierfett, und 10 Regimenter sind gefechtsbereit. 191-7-480 Geschütze auf einem Feld kann ich mir vorstellen. Generaloberst L.M. Sandalo hat nicht präzisiert, von welcher Art Geschützen die Rede ist. Aber es kann sich nur um die 152mm Kanonen Haubitze ML-20 oder die 152mm Kanone BA-2 gehandelt haben. Die Kanonen Haubitze ML-20 wog über 7 Tonnen und die Kanone BA-2 über 18 Tonnen. 480 Geschütze, aufgereiht soweit das Auge reicht. Die Vorstellung von etwas anderem fällt mir schwer. In den Grenzgebieten waren für jede Kanone 10 Kampfbeladungen bereitgestellt. Eine Kampfbeladung besteht aus 60 Kräner TEN, 10 Kampfbeladungen bedeuten 600 Granaten. Eine Granate für die ML-20 wiegt 43,6 Kilogramm, bei der BA-2 sind es 48,8 Kilogramm. Jede Granate ist in einer eigenen Kiste verpackt. Munition für 480 GI-Schütze bedeutet 288,000 Kisten. Geschütze dieses Kalibers haben indessen keine Petronierte, sondern getrennte Munition. Zunächst wird das Geschoss geladen, anschließend gesondert die Kartusche mit der Treibladung. Auch die Kartuschen mit den Treibsätzen werden einzeln in Kisten verpackt. Also noch einmal die gleiche Menge an Kisten. Das muss man sich vor Augen halten. Und dies betrifft nur die 10 neuen Regimenter der Reserve des Oberkommandos, sie werden heimlich hinter den gefechtsbereiten Teilen der 4. Armee aufgestellt. Aber die 4. Armee ist nicht in der Hauptstoßrichtung eingesetzt. In den Hauptstoßrichtungen stehen die 10. Armee der Westfront im Grenzvorsprung von Belustok, Bialystok, die 6. Armee der Südwestfront im Limberger Bogen und die 9. Armee der Südfront an der rumänischen Grenze. Kann man sich überhaupt vorstellen, was in ihren rückwärtigen Räumen geschah? Kann man sich die bereits aufgestellten 900 Regimenter und eine unbekannte Menge von getarnt in Aufstellung begriffenen Regimentern vorstellen? Kann man sich die Berge von grünen Kisten mit Munition für all diese Regimenter vorstellen? Nur wer sich dies alles vergegenwärtigen kann, mir gelingt es nicht, wird bis zur letzten Konsequenz den Sinn der Worte von Marschall B.M. Schaposchnikow erfassen, Mobilmachung ist 192 Krieg. Zunächst hatte Stalin das Volkskommissariat für die Munitionsindustrie geschaffen. Die logische Folge davon war der explosionsartige Prozess der Aufstellung von Artillerieregimentern, die diese ganze Unmenge an Granaten verschlingen konnten. Die Folge der Aufstellung dieser Artillerieregimenter aber konnte nur der Krieg sein. Und zwar schon 1941, denn die sowjetischen Generale konnten nicht lange 10 Kampfbeladungen für 900 Artillerieregimenter unter freiem Himmel lagern.